Ich mach jetzt meine Rap-Publik in der ganzen Rap-Publik. Bin noch broke und babbel auch noch lange nicht vom Cash verdient. Red doch nicht von Gangster-Shit, weil meine Jungs kein Messer ziehen. Doch geht besser in Deckung, weil ich auf all die Rapper schieß. Ich drehe auf Beats ab, so wie auf Ecstasy. Nur eine Ansage und deine Jungs rennen wie echte G's. Sitz in der Schule und schreib Bassfick auf Berufe. Werd ein Star-Rap in der Booth, echt jeden Tag, aha. Gehe vorwärts, für mich gibt's kein Zurück mehr. Nur noch Kopf fix, zum Krisen bringt man das Glück her. Die Leute fragen, Meff, wann bringst du wieder neue Mucke? Bald, Jungs, bald ist die EP fertig, auf der ich Feuer spucke. Und warum ich kein Plus mach? Weil ich es für die Hoods mach. Weil ich es für die Jungs mach. Doch glaub mir, bald schon mach ich mit dieser Mucke Umsatz. Und jetzt dreht ab zu dem Sound, dreht ab. Auf einmal hab ich ganz schön viele Gegner. Und jetzt dreht ab zu dem Sound, dreht ab, dreht ab, dreht ab, dreht ab, dreht ab. Und jetzt dreht ab zu dem Sound, dreht ab. Auf einmal hab ich ganz schön viele Gegner. Und jetzt dreht ab zu dem Sound, dreht ab, dreht ab, dreht ab, dreht ab, dreht ab. Nehm ich das Mic in die Hand, komm ich schon zerreiße. Bis kein Fußballfeld, doch um dich rum sind überall nur Pfeifen. Während Weiber weiter meinen Namen rumkreischen. Machst du so wacken Müll, den kann man nicht mal recyceln. Ha, nur dieser Beat nimmt dich schon auseinander. Ich fahr mal ganz kurz über deutschen Hip-Hop auf den Panzer. Danach seid ihr platt und durchlöchert, so wie die Haut vom Punker. Meine Jungs sind Jabi, komm wir trinken einen auf die Mannschaft. Bleibe straight für meine Jungs, aha, aha. Bleibe straight bei meiner Kunst. Und auf einmal seh ich Leute, die meinen, sie wären besser. Ihr seid höchstens innovativ beim Sex, ihr Penner. Welcher Junge hier gerade rappt, das ist MAV. Dicker, das ist echter Sound. Ich reiße weiterhin meine Fresse auf. Und ich schau meine Beute nicht an, nein Mann, ich fress sie auf. Ich geb dir einen guten Tipp, Junge, besser lauf. Und jetzt dreht ab zu dem Sound, dreht ab. Auf einmal hab ich ganz schön viele Gegner. Und jetzt dreht ab zu dem Sound, dreht ab, dreht ab. Und jetzt dreht ab zu dem Sound, dreht ab. Auf einmal hab ich ganz schön viele Gegner. Und jetzt dreht ab zu dem Sound, dreht ab, dreht ab, dreht ab, dreht ab, dreht ab. Und jetzt dreht ab zu dem Sound, dreht ab. Auf einmal hab ich ganz schön viele Gegner. Und jetzt dreht ab zu dem Sound, dreht ab, dreht ab.